Grüezi Lara, hier ist der Oboman, der Christian. Eine Audio-Ansichtskarte für dich, beziehungsweise eine Doppel-Audio-Ansichtskarte aus unserem Kurzurlaub in der Schweiz im Freizeitpark Jurapark Aargau. Eine wunderbare Gegend, in der wir hier eine Woche Urlaub machen. Und die beiden Schweizer Podcaster, die ich etwas näher kenne, das bist du und das ist der Tim, bekommen jeweils eine Audio-Ansichtskarte. Die eine Hälfte habe ich dem Tim geschickt und die andere Hälfte schicke ich dir. Ja, was gibt es für Besonderheiten? Du hattest ja kürzlich auch gefragt, im Aargau kann man Urlaub machen. Naja, es ist vor allem sehr ruhig, es ist sehr landwirtschaftlich hier, tolle Natur, wenig los, wirklich schön zum Wandern. Es ist ein großes Obstanbaugebiet. Das heißt, auf unseren Wanderungen und Spaziergängen werden wir also an sehr vielen Obstbäumen vorbeikommen. Aktuell sind Äpfel und Birnen reif. Die Kirschen, das ist schon vorbei. Es ist also eine ganz große Kirschengegend. Und Rübli, also Trauben, gibt es hier auch. Die dürft es auch demnächst geben. Das Schöne ist, wenn man hier entlang wandert, gibt es dann immer wieder die Pflückmichbäume. Die sind dann also mit bestimmten Bändern gekennzeichnet. Dann weiß man, also hier darf ich wirklich, wenn ich als Wanderer vorbeikomme, nach Herzenslust Früchte pflücken und sie essen. Es gibt auch Naschmichhecken. Da sind wir jetzt noch an keiner vorbeigekommen, aber da ist es also wohl ähnlich. Also eine ganz sympathische Geschichte hier. Wanderungen, es gibt zum Beispiel den berühmten Flößerweg, der geht von, lass mich auf der Karte gucken, von Stilli nach Laufenburg. Da sind also die Flößer, sind erstmal flussabwärts, ist das die Aare, glaube ich. Mit ihrem Floß haben sie Holz runtergebracht bis Stilli und dann sind sie zu Fuß querfeldein wieder zurück zu ihrem Ausgangspunkt gelaufen. Und das ist also ein ganz berühmter Wanderweg hier, der Flößerweg, alles ausgezeichnet und Teile davon werden wir jetzt auch erwandern. Ja, das ist also die Situation hier. Es gefällt uns sehr, sehr gut. In deiner ehemaligen Heimat der Schweiz, wir wissen ja jetzt, hast du auch einen deutschen Pass. Glückwunsch dazu von dieser Seite und ich freue mich auch auf die nächsten Projekte, die wir ja weiter zusammen machen wollen, hoffen, dass das alles so klappt, wie wir uns das wünschen. Werbung darf man machen, Hashtag Mensch ist das Stichwort, läuft ja jetzt in diesen Tagen an und wird hoffentlich reichlich gehört. Ich freue mich drauf, das zu hören und dann schauen wir mal, wie wir weitermachen und wie sich es entwickelt. Also nochmal liebe Grüße aus dem Jurapark Aargau aus der Schweiz. Ade, der Oboman.